Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 69. Seths Trostrede. Und siehe, als die Kinder solche Rede aus dem Munde Adams vernommen hatten, da schlugen sie sich auf die Brust und weinten ernste Tränen der Reue, dass sie kaum besänftigt zu werden vermochten. Denn sie sahen nun wohl ein, was sie verloren hatten, aber das Verlorene wieder zu erhalten, sahen sie keinen Weg und glaubten sich als schon vollends gerichtet. Als aber Adam sah ihre ernste Reue, sprach er zum Seth: Höre, mein geliebter Sohn, erhebe dich, öffne deinen Mund und richte ihre Herzen auf voll Frieden und Liebe zu Jehova. Amen. Und alsobald erhob sich Seth und fing an, folgende sehr denkwürdige Rede an sie zu halten, sagend nämlich: Höret, Kinder, die ihr da vor unseren Augen und Ohren weinet gerechter Reue, Tränen. Unser Gott und heiliger Vater ist zwar ein allgerechtester Herr, aber auch ein allerliebevollster Vater voll Erbarmung. Denket, dass wir keine Handlung begehen können, die Gott als Gott kümmern und zuwider sein könnte, denn welcher Unterschied wäre im Grunde, ein Sonnenstäubchen oder eine Welt zu zerstören? In Beziehung auf Gott ist sowohl eines wie das andere ein pures Nichts, wie auch wir alle zusammen nichts sind gegen ihn. Wie aber könnte oder möchte das Nichts etwas begehen, an dem Nichts, das da etwas wäre, im Anbetrachte gegen Gott, ingleichen es auch uns nicht kümmert, was die fast gänzlich unsichtbaren Tierchen unter einem modernden kleinsten Blättchen, das ein leiser Hauch dem Mose entführte und mit einem daran hängenden Tautröpfchen ins Meer fallen ließe. Jedoch ist dieser Vergleich fast eben gar kein Vergleich gegenüber dem, wie unendlich mal viel weniger eine ganze Welt samt uns gegen Gott ist. Und so sind wir und all unser Tun und Lassen so viel wie gar nichts gegen Gott. Aber höret, eben dieser Gott hat denn eines, das ihn gar sehr kümmert, und dieses eine ist eben seine eigene ewige Liebe selbst, durch welche wir und alle Dinge unseretwegen entstanden sind. Durch und in dieser Liebe ist Gott unser Vater und wir seine Kinder. In dieser seine Liebe kümmert ihn das Unbedeutendste wie das Allergrößte in gleicher Sorgfalt. Und so gibt sich auch mit dieser Liebsorge in allen Dingen seinen unverkennbare Göttlichkeit und väterliche Liebe kund. Der Liebe Gottes ist demnach auch nicht einerlei, wie wir handeln, ob so oder so. Wenn wir die Liebe zwar für selbstständig betrachten, so ist auch diese so beschaffen, dass sie blind ist gegen alle Handlungen ihrer Kinder, gleich einer zärtlichsten Mutter gegen ihren Säugling. Allein, es wäre aber Gott ohne Liebe kein Gott, und die Liebe ohne Gott wäre keine Liebe. Und so sind Gott und seine Liebe ein Wesen, und ist Gott mächtig in seiner Liebe und die Liebe heilig durch Gott. Und dieser also einige Gott ist samt und sämtlich unser liebevollster, heiligster Vater, wie wir nach seinem Ebenbilde vollkommen seine Kinder sind, da auch wir ein Herz und in ihm einen Geist der Liebe haben, wie in unserem ganzen Wesen eine lebendige Seele voll Verstand, das auch, da der Verstand ist gleich dem Wesen Gottes für sich, und die Liebe des Geistes im Herzen mit ihrem freien Willen gleich der Liebe in Gott. Und wenn aus der Seele und aus dem Geiste ein Wesen wird durch das freie Wollen, so sind dann auch wir vollkommen Gott in allem ähnlich und somit erst seine Kinder. Wie aber Gott für uns in der Liebe nur Gott ist und unser allerliebevollster, heiliger Vater, so können auch wir nur in der Liebe seine Kinder werden. Die Vereinigung Gottes mit seiner Liebe ist aber gleich dem Gehorsame. Wenn wir nun in unserem fürwitzigen Verstande gehorchen, den empfundenen Anforderungen des Geistes und vereinen somit das Licht mit der Liebe, so werden wir dadurch Kinder der Liebe, voll Weisheit, voll Wohlgefallen Gottes und Kinder voll des ewigen Lebens. Nun sehet also, liebe Kinder, da ihr im Fürwitze des Verstandes ungetreu geworden seid eurer einstigen Liebe aus Gott in euch, so wurdet ihr ungehorsam in eurer Seele wie eurem Heiligtume, so auch der Liebe in Gott. Eure Liebe hat sich dann zurückgezogen. Ihr lebtet nur in eurer Seele, nach äußerer Ausdehnung, Klammer auf, wenn's möglich wäre, ins Unendliche, Klammer zu, strebend. Nun urteilet selbst und saget, was da fester sei, ein sich nach allen Seiten ausdehnender Nebel, wenn auch seine flüchtige Größe ganze Weltgegenden umhüllt, oder ein kleines, rundes, gleich einem Tautropfen durchsichtiges Steinchen. Sehet, darin auch liegt der Grund eurer Furcht und der Grund eurer Blindheit. Ist das Steinchen nicht also fest, dass es niemand zu zermahlen vermag und widersteht jedem Sturme, jedem Drucke, jedem Schlage? Ja, ihr sahet zwar den Tiger, einen mächtigen Stier, plötzlich zerreißen in kleine Stücke, aber wahrlich, hätte dieser Tiger in ein solches kaum ein großes Steinchen gebissen, um seine ärgste Waffe, wäre es geschehen gewesen. Und hätte er es als Ganzes verschlungen, so würde er seinen Tod verschlungen haben, und in seiner Verwesung wäre das Steinchen unversehrt geblieben. Sehet, Kinder, diesem Steinchen gleicht der Mensch in seinem Gehorsame, dem Nebel aber als purer, äußerer Verstandesmensch. Geschieht es aber nicht, dass, wenn Winde Nebel an Nebel drängen, daraus Wassertropfen werden und, wenn mehrere und viele solcher Tropfen zusammenfließen, am Ende einen See ausmachen? So aber die große Schwere der Wassermassen in der Tiefe sich sehr drückt, so ergreifen sich unter solchem Drucke endlich seine Teilchen und bilden einen durchsichtigen Stein, der dann ist ein fester Strahlenstein. Einerlei mit Tumim, der da ein Sinnbild ist und ein großes Wahrzeichen des wiederkehrenden Gehorsams durch die wahre Reue. Sehet, ihr seid durch euren Ungehorsam zum Nebel geworden. Es kamen aber nun allerlei Winde und drängten und ängsteten euch von allen Seiten. Ihr empfandet den Druck und weintet Tränen des Schmerzes. Sehet, da ist der Regen. Aber es ist nicht genug, dass ihr zu Wasser wurdet gleich den einzelnen Tropfen, sondern ihr musstet zu einem See werden in eurer Reue. Ihr seid es nun geworden. Es drückt euch zwar jetzt mehr denn früher in der Tiefe eures Lebens, aber höret und sehet und begreifet wohl. Durch eben diesen jetzigen letzten Druck hat sich euer zweifaches Leben gleich den Wasserteilchen wieder ergriffen und ein neuer Stein des Lebens und der wahren Weisheit hat sich in euch gestaltet. Darum seid froh und voll heiteren Mutes, denn nicht um euch zu verderben sind wir gekommen, sondern dass euch ein Leben werde in der wahren Liebe zu Gott, unser allerheiligstem Vater. Amen. Klammer auf, nebenbei bemerkt, höret, das ist der sogenannte Stein der Weisen, den die Welt nimmer zu finden vermag, noch je mehr finden wird. Klammer zu. Ende dieses Kapitels.